Montag, 30. Juni 2008. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß, dass Sie in einer Besprechung sind, Mr. Benesky, aber Sie haben gerade eine E-Mail erhalten und ich glaube, sie ist sehr wichtig. Ja, von wem ist sie? Von Marcus Goldman. Goldman? Er damit. Lieber Roy, dies ist kein Schundroman, es ist nicht das Buch, das Sie verlangen. Es ist kein Buch, mit dem ich meine Haut retten will. Es erzählt die Geschichte des Mannes, dem ich alles verdanke. Anbei finden Sie die ersten Seiten. Wenn es Ihnen gefällt, rufen Sie mich an. Wenn nicht, sehen wir uns wohl vor Gericht wieder. Marcus Goldman. Tja. Und, haben Sie den Anhang ausgedruckt? Jawohl, Mr. Benesky. Hier. Der Fall Harry Cabot. Provisorischer Titel von Marcus Goldman. Im Frühjahr 2008 wurde ich in einen Skandal involviert, der mein Leben verändern sollte. Mein 67-jähriger Freund und ehemaliger Professor Harry Cabot, einer der angesehensten Schriftsteller des Landes, wurde des Mordes an der minderjährigen Nola Callaghan angeklagt. Tatsächlich war er im Alter von 34 Jahren eine Beziehung zu der damals 15-Jährigen eingegangen. Und zwar im Sommer 1975. Die Wahrheit über den Fall Harry Cabot. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Joël Dicker. Übersetzung aus dem Französischen: Carina von Enzenberg. Hörspielbearbeitung: Leonhard Koppelmann. Zweiter Teil: Das Schreiben des Buchs. Dienstag, 24. Juni 2008. Die Grand Jury folgt den von der Staatsanwaltschaft erhobenen Anschuldigungen und klagt Harry nun offiziell wegen Entführung und zweifachen Mordes. Sie sind doch der Jurist. Können Sie mir erklären, worauf die sich bei diesem Schwachsinn stützen, Roth? Auf die Polizeiakte. Aber jetzt nach der Anklageerhebung haben auch wir uneingeschränkt Zugang zu Harrys Akte. Diese enthielt Fotos, Zeugenaussagen, Berichte, Gutachten, Verhörprotokolle. Ein Teil der Bilder stammte aus dem Jahre 1975. Es handelte sich um Fotos von Deborah Coopers Haus, von ihrer Leiche auf dem Küchenboden und von der Stelle im Wald, an der man die Blutspuren, Haare und Stofffetzen gefunden hatte. Der zweite Teil der Fotos transportierte uns 33 Jahre vorwärts nach Goose Cove, wo auf dem Grund der von der Polizei ausgehobenen Grube ein Skelett in einem halb verrotteten roten Kleid zu erkennen war. Neben ihm die berühmte Ledertasche. In der Tasche steckte nur das Manuskript und sonst nichts. Der Staatsanwalt sagt, kein Mädchen läuft weg, ohne etwas mitzunehmen. Der Autopsiebericht notierte eine erhebliche Schädelfraktur. Nola hat einen gewaltigen Schlag erhalten, der ihren Hinterhauptknochen zertrümmert hat. Der Gerichtsmediziner vermutete, dass der Mörder einen dicken Knüppel oder einen vergleichbaren Gegenstand verwendet hatte. Vielleicht einen Baseballschläger oder Schlagstock. Und was haben wir hier, was ihn nicht belastet? Nur die Kopie des berühmten Manuskripts. Das Deckblatt trug keinen Titel. Stattdessen standen mitten auf der Seite mit blauer Tinte von Hand geschrieben, klar und deutlich, drei Worte. Adieu, allerliebste Nola. Ich lasse gerade ein graphologisches Gutachten erstellen und ich gehe fest davon aus, dass es Harry entlasten wird. Dann fällt die Anklage wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Mit ein bisschen Glück kommt es so nicht einmal zum Prozess. Oh mein Gott. Harry hat mir erzählt, dass Nola ihn damals gebeten hat, sie so zu nennen. Was? Ohne ein weiteres Wort raffte Roth seine Sachen zusammen und machte sich mit mir im Schlepptau auf den Weg zum Staatsgefängnis. Er war außer sich, als wir das Besuchszimmer betraten. Harry, hat sie zu Ihnen gesagt, dass Sie allerliebste Nola nennen sollen? Ja. Ja. Und sehen Sie, was hier steht? Auf dem Deckblatt Ihres beschissenen Manuskripts? Wann hatten Sie vor, mir das zu sagen, verfluchte Scheiße? Aber das ist überhaupt nicht meine Handschrift. Das stimmt. Was? Nicht Ihre Handschrift? Glauben Sie mir bitte, ich habe Nola nicht getötet. Herrgott, ich bin doch kein Kindsmörder. Nola war die einzige Frau, die ich je geliebt habe. Aber zu meinem Pech war sie erst 15. Harry, gut. Aber was mich verwirrt, ist die Tatsache, dass Sie mir davon nie etwas erzählt haben. Wir sind jetzt seit 10 Jahren befreundet, aber Sie haben Nola mir gegenüber nie erwähnt. Was um Himmels Willen hätte ich denn zu Ihnen sagen sollen? Übrigens, mein lieber Marcus, ich rede nicht gern darüber, aber als ich 1975 nach Aurora kam, habe ich mich in eine 15-Jährige verliebt, die mein Leben verändert hat. 3 Monate später aber, an einem Spätsommerabend, spurlos verschwunden ist. Harry, wenn Sie es nicht waren, der diese Worte geschrieben hat, und wenn Sie das sagen, glaube ich Ihnen, haben Sie dann eine Idee, von wem Sie stammen könnten? Keine Ahnung. Vielleicht hat Nola mit einer Freundin über uns geredet. Ich habe das ungute Gefühl, dass Sie mir nicht alles erzählt haben. Aber... Wie soll ich Sie verteidigen, wenn Sie mir Informationen vorenthalten? Ich habe anonyme Briefe bekommen. Anonyme Briefe? Ja. Kurz nach Nolas Verschwinden habe ich so Botschaften erhalten. Sie steckten jedes Mal im Türrahmen, wenn ich nach Hause kam. Das ging 6 Monate so, dann war urplötzlich Schluss. Und? Haben Sie diese Briefe aufgehoben? Ja. Zu Hause. In meinem Arbeitszimmer. Zwischen den Seiten eines dicken Lexikons. Ich nehme an, dass die Polizei sie nicht gefunden hat, weil mich niemand darauf angesprochen hat. Zurück in Goose Cove nahm ich mir sofort das Lexikon vor. Bingo. Ich weiß, was Sie dem 15-jährigen Mädchen angetan haben. Und bald weiß es die ganze Stadt. Meine Ermittlungen hatten mich bis jetzt keinen Deut vorangebracht. Im Gegenteil, je mehr ich forschte, desto verwirrender wurde das Ganze. Mir kam Sergeant Gehellerwood in den Sinn. Ein guter Polizist interessiert sich nicht für den Täter, sondern für das Opfer. Also konzentrierte ich meine Nachforschungen erst einmal auf Reverend Callaghan, den Vater des Opfers. Das Haus der Callaghans lag in der Terrace Avenue 245 im Herzen eines freundlichen Wohnviertels. Aus dem Haus drang ohrenbetäubend laute Musik. Ich läutete mehrmals, aber niemand öffnete. Also Hallo? Klopfte ich an die Garage und tatsächlich Hallo? Schob ein kleiner, gebrechlich wirkender alter Mann das Tor auf. Was wollen Sie? Ich heiße Marcus Goldman. Sie kennen mich nicht, aber ich ermittle im Zusammenhang mit Nolas Tod. Sind Sie von der Polizei? Nein, ich bin Schriftsteller. Könnten Sie die Musik kurz abschalten oder zumindest ein wenig leiser stellen? Kommt nicht in Frage. Aber ich kann ja das Garagentor schließen. Was führt Sie her, Mr. Goldman? Genau weiß ich es selbst nicht, Reverend. Hauptsächlich versuche ich herauszufinden, was damals mit Nola passiert ist. Nennen Sie mich nicht Reverend. Ich bin kein Reverend mehr. Das mit Ihrer Tochter tut mir sehr leid, Sir. Danke. Sie sind der Erste, der mir sein Beileid ausspricht, Mr. Goldman. Seit 2 Wochen redet die ganze Stadt über meine Tochter. Aber bisher ist kein einziger gekommen, um nachzufragen, wie es mir geht. Die einzigen, die von Journalisten abgesehen an meiner Tür klingeln, sind Nachbarn, die sich über den Lärm beschweren. Trauernde Väter haben doch das Recht, Musik zu hören. Oder nicht? Unbedingt, Sir. Sie schreiben also an einem Buch. Hätten Sie denn etwas dagegen, wenn ein Buch über Nola geschrieben würde? Nein, sofern es Eltern hilft, vorsichtiger zu sein. Wissen Sie, an dem Tag, an dem meine Tochter verschwunden ist, war sie in ihrem Zimmer. Ich habe in der Garage bei Musik gearbeitet und nichts gehört. Als ich zu ihr gegangen bin, war sie weg. Das Fenster in ihrem Zimmer stand offen. Es war, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Zuerst habe ich mir gesagt, dass sie vielleicht hinausgegangen ist, um eine Runde um den Block zu drehen, obwohl das nicht ihre Art war. Ich habe ein wenig gewartet und als ich unruhig wurde, habe ich selbst eine Runde durchs Viertel gemacht. Ich war noch keine 100 Schritte weit gekommen, als ich auf eine Menschenansammlung stieß. In Side Creek sei eine verletzte junge Frau gesehen worden. Und sie sagten, dass Einsatzfahrzeuge der Polizei aus dem ganzen Umkreis anrückten und die Straßen abriegelten. Ich bin ins nächstbeste Haus gerannt, um bei der Polizei anzurufen und zu sagen, dass es sich vielleicht um Nola handelte. Zurück in Harrys Arbeitszimmer nahm ich mir nochmal der Ursprung des Übels vor. Keine Ahnung, was ich darin zu finden hoffte. Sie wussten, dass das Briefeschreiben fortan für Sie wie Lieben wäre, weil Sie nicht miteinander verkehren durften. Sie küssten das Papier und sehnten sich danach, einander zu küssen. Sie warteten darauf, dass die Post ausgetragen wurde, so wie Sie auf einem Bahnsteig aufeinander gewartet hätten. Allerliebste. Meine Allerliebste, hiermit schicke ich Ihnen Worte der Liebe, Worte die aus tiefstem Herzen kommen. Worte, die aus tiefstem Herzen kommen. ich habe sie heute in ihrem hübschen Kleid gesehen. Ein geblümtes Kleid, das ihnen so gut steht. Sie haben ein bisschen traurig ausgesehen. Warum sind sie traurig? Sagen sie es mir, und ich werde mit ihnen traurig sein. Mein Allerliebster, warum wollen sie mir nicht mehr begegnen? Warum verstecken sie sich lieber? Warum wollen sie nicht mit mir sprechen? Ich bin so traurig, seit sie nicht mehr mit mir sprechen. Das zwischen Nola und mir war sehr stark. Eine Liebe, wie man sie nur einmal im Leben erlebt. Ja. Doch mit meinem Buch, dem eigentlichen Grund für meinen Umzug nach Aurora, für den ich all meine Ersparnisse geopfert hatte, trat ich wieder auf der Stelle. Nach den ersten paar Seiten hatte ich wieder eine Blockade. Wem sagen Sie das? Es war ein Buch über Nola, aber wie sollte ich es ohne sie schreiben? Es war der absolute Horror, Marcus. Ich war unglücklich und meinetwegen war auch Nola unglücklich. Fast eine Woche lang bin ich ihr aus dem Weg gegangen. Da ist sie abends mehrmals nach Goose Cove gekommen. Sie hat an der Tür geklopft und gebettelt. Liebster Harry, ich brauche Sie. Aber ich habe mich totgestellt. Ich habe gehört, wie sie sich gegen die Tür sinken ließ und schluchzend weiterklopfte. Und ich habe auf der anderen Seite gestanden und mich nicht gerührt. Ich habe mich nach ihr verzehrt. Aber sie war erst 15. Die Frau, nach der ich verrückt vor Liebe war, war erst 15. Ich war so einsam und traurig. Und dann ist am Sonntag diese schreckliche Sache passiert. Sonntag, 13. Juli 1975. Es war Ern Pinkus, der Harry um Punkt 10 Uhr morgens verständigte. Ich bin hierher gekommen, weil ich mir gesagt habe, dass Sie vermutlich niemand benachrichtigen wird. Benachrichtigen? Wovon? Es geht um Nola. Um Nola? Ja, sie hat versucht, sich umzubringen. Was? Harry fuhr umgehend in die Klinik, um sich nach Nolas Zustand zu erkundigen. Verschwinden Sie, Harry. Verschwinden Sie! Oder ich rufe die Schwestern. Nola. Ich will sie nicht sehen. Ihretwegen wollte ich sterben. Verzeih mir, Nola. Ich verzeihe Ihnen nur, wenn Sie mich wieder haben wollen. Wenn nicht, lassen Sie mich in Ruhe. Kommen Sie mir jetzt nicht mit diesem traurigen Hundeblick. Nola, Nola, Nola, Nola. Ach, allerliebster Harry, versprechen Sie nie wieder gemein zu sein. Ich verspreche es. Bitten Sie mich für all die Tage, die Sie mich vor Ihrer Tür haben stehen lassen, um Verzeihung. Ich bitte dich um Verzeihung, Nola. Knien Sie nieder. Ja. Knien Sie nieder. Ja. Und bitten Sie mich um Entschuldigung. Ah. Ohne lange nachzudenken, sank er auf die Knie. Jetzt stehen Sie auf, Harry. Ja. Und umarmen Sie mich, mein Liebster. Ich liebe Sie. Ach. Ich liebe Sie seit dem Tag, an dem ich Sie zum ersten Mal gesehen habe. Ich will für immer Ihre Frau sein. Und jetzt müssen Sie schnell verschwinden. Ja. Weil gleich meine Freundin Nancy hier sein wird. Ja, natürlich. Schnell. Ich gab den Namen Nancy Hathaway in die Suchmaschine meines Computers ein und hatte Glück. Sie betrieb ein Kurzwarengeschäft, etwas außerhalb von Aurora. Guten Tag, der Herr. Womit kann ich Ihnen dienen? Sind Sie Nancy Hathaway? Ja, die bin ich. Kennen wir uns? Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor. Ich heiße Marcus Goldman. Ich bin... Der Schriftsteller. Ja. Jetzt fällt es mir wieder ein. Man erzählt, dass Sie viele Fragen über Nola stellen. Das ist richtig. Und was habe ich damit zu tun? Wenn Sie die sind, für die ich Sie halte, kannten Sie Nola sehr gut, als Sie beide 15 waren? Nola und ich gingen damals in dieselbe Klasse. Wir hatten uns gleich nach ihrer Ankunft in Aurora angefreundet. Wir wohnten praktisch nebeneinander in der Terrace Avenue und sie kam mich oft besuchen. Sie sagte, sie käme gerne zu mir nach Hause, weil ich eine normale Familie hätte. Normal? Wie meinen Sie das? Nola wurde zu Hause geschlagen. Was? Montag, 7. Juli 1975. Ferien. Es herrschte damals traumhaftes Wetter. Ich hatte Nola zu Hause abgeholt, um mit ihr an den Strand zu gehen. Da wir allein am Strand waren, brauchten wir uns beim Umziehen nicht zu verstecken. Und da sah ich die Striemen auf Nolas Oberkörper. Oh, sieh nicht hin. Du hast lauter blaue Flecken. Mutter behauptet, dass ich ein böses Mädchen bin. Ein böses Mädchen? Vielleicht ist es wegen dem, was in Alabama passiert ist, als wir noch dort wohnten. Komm, Wer zuerst im Wasser ist. Okay. Was war in Alabama passiert? Das weiß ich nicht. Ich habe es nie erfahren. Hängt der Umzug der Familie Callaghan damit zusammen? Nola hat mir nie davon erzählt. Aha. Wussten Sie, dass sie sich mit jemandem traf? Wissen Sie, ich ahnte damals schon, dass Nola etwas mit einem älteren Mann hatte. Ja, dann wussten Sie also von ihr und Harry Cabot. Großer Gott, nein. Wieso nein? Sie haben mir doch gerade erzählt, dass Nola sich mit einem älteren Mann traf. Verstehe. Es war gar nicht Harry Cabot, stimmt's? Das mit Harry habe ich erst wie alle anderen vor 10 Tagen aus dem Fernsehen erfahren. Aber sie hat mir damals von einem anderen Mann erzählt. Nola hatte im Sommer 75, als Harry Cabot hierher zog, eine Beziehung zu einem etwa 40-jährigen Mann. Erinnern Sie sich an seinen Namen? Den werde ich bestimmt nie vergessen. Es war Elijah Stern, einer der reichsten Männer von New Hampshire. Elijah Stern? Ja. Stern schickte immer seinen Handlanger, um sie abzuholen. Einen seltsamen Kauz namens Luther Caleb. Der holte sie in Aurora ab und brachte sie zu ihm. Endlich hatte ich eine heiße Spur. Bevor ich mich nun auf den Weg zu Elijah Stern machte, wollte ich mir noch eine kleine Stärkung in Clarks gönnen. Hallo. Die Ahornsirupflaschen kleben und die Tische sind fett verschmiert. Psst. Für euer Essen hier würde ich nicht einen Cent bezahlen. Jenny, du hast das Clarks zu einer zweitklassigen Kaschemme heruntergewirtschaftet. Mom. Was glotzen Sie so, junger Mann? Ich? Ja, sehen Sie hier sonst noch jemand? Was wollen Sie? Etwas essen. Mom, das ist Marcus Goldman. Ja. Gütiger Gott. Sind Sie etwa der kleine Rotzlöffel, der immer an Cabots Rockzipfel gehangen hat? Ja, Madam. Schöne Freunde haben Sie. Dieser abgefeimte Hurensohn hat den elektrischen Stuhl verdient. Mom! Das ist die Wahrheit. Mom, jetzt hör auf! Ach, halt den Mund, Tochter. Jetzt rede ich. So, und jetzt hören Sie gut zu, Sie bescheuerter Schriftsteller. Wenn Sie auch nur ein Fünkchen Anstand haben, schreiben Sie die Wahrheit über Harry Cabot. Er ist der letzte Schweinehund, ein Perverser, eine linke Bazille und ein Mörder. Er hat die kleine Nola, die alte Cooper und in gewisser Weise auch meine Jenny umgebracht. Oh, Mom, du bist ja, komm, hab dich nicht so. Anfangs ist er regelmäßig ins Clarks gekommen und hat hier eine mächtige Rechnung angehäuft. Ich dachte mir damals nur, gut, er hat ein Auge auf meine Jenny geworfen. Was machen schon die paar Dollar, wenn wir dafür einen so schniegen Schwiegersohn bekommen, ja? Und dann, urplötzlich, keine Besuche mehr. Und nach einer Woche habe ich ihm dann einen Besuch in Goose Cove abgestattet. 13. Juli 1975. Es war niemand da, ja? Also beschloss ich, mich ein wenig umzusehen. In Cabots Büro habe ich auf seinem Schreibtisch ein Papier entdeckt, das er gerade erst geschrieben haben konnte. Und? Was? Mir ist kotzübel geworden. Da stand... meine Nola, ja, allerliebste Nola, Nola, meine Liebe, bla bla bla bla. Was hast du getan? Warum wolltest du sterben? Etwa meinetwegen? Ich liebe dich über alles, bla bla bla. Verlass mich nicht, wenn du stirbst, sterbe ich auch. Du bist das Einzige in meinem Leben, was zählt. Und der Rest, der war über und über mit 4 Buchstaben vollgekrakelt. N-O-L-A, N-O-L-A, N-O-L-A. Ja, und dann? Was haben Sie mit dem Papier gemacht? Ich habe es mitgenommen und im Safe aufbewahrt. Wozu? Um Cabot fertig zu machen. Ich wollte, dass er ins Gefängnis kommt. Haben Sie mit jemandem darüber gesprochen? Selbstverständlich. Ja, mit wem? Mit Chief Pratt, ein paar Tage später. Ja, und Chief Pratt? Was hat er gesagt, als Sie ihm davon erzählt haben? Na, dass er der Sache nachgehen würde. Aber als die Kleine dann verschwunden war, war auch das Papier weg. Völlig unerklärlich. Ich war die Einzige, die den Schlüssel zum Safe hatte. Wer könnte es an sich genommen haben? Na, keine Ahnung. Es ist wirklich ein Rätsel. In dem Safe bewahrte ich die gesamte Buchhaltung des Clarks, die Lohngelder und ein paar Barmittel für die Bestellungen auf. Doch eines Morgens dann war das Blatt verschwunden. Sonst war nichts angerührt worden. Nur dieses gottverdammte Blatt Papier. Aha. Eine ganz andere Frage. Kennen Sie einen gewissen Elijah Stern? Natürlich. Er war der Vorbesitzer. Vorbesitzer wovon? Von dem Haus in Goose Cove. Jawohl. Es hat früher Elijah Stern gehört. Alter Familienbesitz. Wie? Was ist mit Ihnen, Sie New Yorker? Sie sind ja ganz blass. Stern residierte in einer Villa auf den Hügeln über Concord. Das Eingangstor zu seinem Anwesen stand offen, also fuhr ich hinein. Eine Auffahrt führte zu dem hochherrschaftlichen Haus. Sagen Sie, Mr. Stern, bitte, ich bin wegen Nola Callaghan hier. Ich denke, der Name sagt ihm etwas. Die Angestellte ließ mich kurz draußen warten, führte mich aber dann zu einem holzgetäfelten Arbeitszimmer. Sie sind Goldman, der Schriftsteller? Ja. Setzen Sie sich doch. Nun, was verschafft mir die Ehre? Ich ermittle im Fall Callaghan. Und inwiefern habe ich damit zu tun? Man hat mir erzählt, dass Sie früher in Aurora gewohnt haben und das Haus, in dem Harry Cabot heute lebt, vorher Ihnen gehört hat. Ich wollte mich vergewissern, ob das stimmt. Diese Auskunft ist korrekt. Als mein Vater starb, habe ich ein beträchtliches Vermögen geerbt. Ich hatte keine Zeit mehr, das Haus in Goose Cove zu nutzen. Also habe ich beschlossen, es zu vermieten. Als Harry mir dann irgendwann vorgeschlagen hat, es zu kaufen, habe ich gerne eingewilligt. Ich dachte damals, es käme in gute Hände. Und Nola Callaghan? Haben Sie sie gekannt? Vage. Vage? Naja, sagen wir so. Jeder in diesem Staat hat von ihr gehört, als sie verschwunden ist. Eine entsetzliche Geschichte. Und dass man jetzt ihre Leiche in Goose Cove gefunden hat. Und dann dieses Buch, das Cabot für sie geschrieben hat. Ja, was sagt Ihnen der Name Luther Caleb? Luther war über viele Jahre mein Fahrer. Aha. Worauf wollen Sie hinaus, Mr. Goldman? Eine Zeugin hat Nola in dem Sommer, in dem sie verschwunden ist, des Öfteren in seinen Wagen steigen sehen. Wecken Sie die Toten nicht, Mr. Goldman. Luther war ein anständiger, tapferer und ehrlicher Bursche. Ich dulde nicht, dass man seinen Namen verunglimpft, noch dazu, wo er sich nicht mehr verteidigen kann. Er ist tot? Ja, schon lange. Man wird Ihnen bestimmt erzählen, dass er ein Sonderling war. Gut, er war anders als die anderen, in jeder Hinsicht. Er sah zum Fürchten aus. Sein Gesicht war schrecklich verunstaltet. Aber er hatte das Herz am rechten Fleck und war hochsensibel. Und hiermit ist die Unterhaltung für mich beendet, Mr. Goldman. Ich verließ Sterns Arbeitszimmer mit dem unangenehmen Gefühl, dass dieses Gespräch zu nichts geführt hatte. Ich ging den Flur entlang, doch als ich am Ende angekommen war, wusste ich nicht mehr, ob ich die rechte oder linke Tür nehmen sollte, um in die Eingangshalle zu gelangen. Aufs Geratewohl öffnete ich eine der beiden Türen und stand unversehens in einem riesigen Wintergarten. Ein Atelier. Ich erblickte Staffeleien, einige unvollendete Gemälde und auf einem Pult verstreute Pinsel. An den Wänden hingen mehrere schöne Gemälde. Manche waren mit L.C. signiert. Dann fiel mein Blick auf ein Porträt. Die Porträtierte ist nackt? Das Bild reichte zwar nur knapp über ihre Brüste, doch es war offensichtlich. Und noch etwas. Das ist Nola. Rasch machte ich mit meinem Handy ein paar Fotos und suchte eilends das Weite. Zu Hause angekommen, mailte ich Sergeant Gehallowood meine Schnappschüsse. Er verglich sie mit den alten Fotos aus seiner Akte. Es gibt also tatsächlich eine Verbindung zwischen Stern und Nola. Nancy Hathaway behauptet, dass Nola ein Verhältnis mit Stern hatte und, zack, ja, finde ich in seinem Atelier ein Porträt von Nola. Und das ist noch nicht alles. Das Haus von Harry hat bis 1976 Elijah Stern gehört. Ja, das ist ein komischer Zufall, oder? Am besten beantragen Sie gleich einen Durchsuchungsbeschluss und dann lochen Sie ihn ein. Sind Sie jetzt völlig übergeschnappt, Sie armer Irrer? Ein Durchsuchungsbeschluss? Auf welcher Grundlage? Ihren Fotos? Die sind illegal. Als Beweisstücke besitzen sie keine Gültigkeit. Aber... Sie haben unerlaubt in einem fremden Haus herumgeschnüffelt. Als ich ihn auf Luther Caleb angesprochen habe, hat ihm das gar nicht gepasst. Nola hatte angeblich nur vage gekannt, dabei besitzt er ein Gemälde von ihr, auf dem sie halb nackt ist. Na gut. Gut. Reden Sie mit Harry über Stern. Versuchen Sie, mehr über die Sache herauszubekommen. Und ich nehme mir den Lebenslauf von diesem Luther Caleb vor. Wir brauchen eindeutige Hinweise. Harry, ich habe wieder angefangen zu schreiben. Das ist ja fantastisch. Ja, es ist ein Buch über Sie. Ach ja? Ihre Geschichte mit Nola. Es ist ein Buch über die Liebe. Ich glaube nämlich an Ihre Liebesgeschichte. Das ist eine schöne Würdigung. Sie geben mir also Ihren Segen? Na, selbstverständlich, Marcus. Gut, dann lassen Sie uns weitermachen. Ich hätte noch ein paar Fragen an Sie. Schießen Sie los. Hat Chief Pratt Sie eigentlich im Rahmen seiner Ermittlungen nach Nolas Verschwinden befragt? Chief Pratt? Nein, nie. Das war seltsam. Tamara hatte doch behauptet, sie hatte Chief Pratt von ihrer Entdeckung erzählt. Und was ist mit Elijah Stern? Stern? Ihm gehörte früher das Haus in Goose Cove. Ich habe es ihm nach dem Erfolg von Der Ursprung des Übels abgekauft. Aha, kennen Sie ihn gut? Nein, ich bin ihm im Sommer 1975 ein- oder zweimal begegnet. Das erste Mal beim Sommerball und dann beim Kauf des Hauses, also Ende 1976. Harry, erzählen Sie mir vom Sommerball. Ich bin allein dort gewesen. Oh Gott, Tamara Quinn hat den ganzen Abend versucht, mich mit ihrer Tochter Jenny zu verkuppeln. Was für ein Abend. Das war doch sicher nicht alles. Ja, Sie haben recht, Marcus. Tatsächlich war mir schrecklich unwohl während des Abends. Die ganze Zeit bildete ich mir ein, dass mich alle anstarrten, als wüssten sie, dass ich ein 15-jähriges Mädchen liebte. Irgendwann suchte ich die Toilette auf. Und als ich anschließend ans Waschbecken trat, prangte da in rotem Lippenstift auf dem Spiegel: Mädchenficker. Was? Hallo? Ist da wer? Hallo? Ich stieß sämtliche Toilettentüren auf, aber alle Kabinen waren leer. Hektisch griff ich mir ein Handtuch und wischte damit die Schrift weg. Ich habe dann recht bald das Fest verlassen. Draußen auf dem Parkplatz wäre ich fast in Elijah Stern gelaufen. Oh, Mr. Cabot, so eilig. Sollen wir Sie nach Hause fahren? Sterns schwarze Limousine wartete mit laufendem Motor. Oh, danke, Mr. Stern. Aber ich bin selbst mit dem Wagen hier. Elijah Stern zeigte auf den Mann, der den Wagenschlag für ihn offen hielt. Harry, ich möchte Ihnen meine rechte Hand vorstellen. Er ist wirklich ein fabelhafter Bursche. Wenn Sie nichts dagegen haben, schicke ich ihn ab und zu nach Goose Cove, damit er sich der Rosen annimmt. Sie müssen bald geschnitten werden. Und er ist ein begnadeter Gärtner. Selbstverständlich, Mr. Stern. Es ist ja Ihr Haus. Der Mann sah furchterregend aus. Sein Körper war massig und muskulös. Sein Gesicht schief und von Narben überzogen. Guten Abend, Mr. Cabot. Ich heiße Luther Kellab. Und anschließend sind Sie nach Hause gefahren? Ja. Aha. Gab es sonst noch irgendetwas Besonderes an diesem Abend? Stellen Sie sich vor, ich habe bei der Tombola des Sommerballs den ersten Preis gewonnen. Einen einwöchigen Aufenthalt auf Martha's Vineyard. Und? Sie sind hingefahren? Aber sicher. Martha's Vineyard, Massachusetts. Ende Juli 1975. Sie tanzte am Strand. Sie spielte mit den Wellen und lief mit wehendem Haar über den Sand. Sie lachte, denn sie genoss das Leben in vollen Zügen. Von der Hotelterrasse aus hatte Harry sie eine Weile beobachtet. Dann vertiefte er sich wieder in die Aufzeichnungen auf seinem Tisch. Er schrieb schnell und gut. Seit ihrer Ankunft hatte er schon mehrere Dutzend Seiten zu Papier gebracht. Er kam rasend schnell voran. Das hatte er ihr zu verdanken. Ja! Später! Sie war sein Leben, seine Inspiration. Ja, gleich! Nur endlich noch ein paar schrieb Zeilen! Er seinen großen Roman. Einen Liebesroman. Zurück in Aurora schrieb ich wie ein Besessener. 3 Wochen lang schrieb ich Tag und Nacht und Nola kümmerte sich um mich. Diskret, unsichtbar, allgegenwärtig. Und sie tippte das Geschriebene ab. Auf einer kleinen Reiseschreibmaschine, einer Remington. Sie haben Der Ursprung des Übels also tatsächlich in ein paar Wochen geschrieben? Ja, Marcus. Jener August 1975 war das Paradies. Ich war damals so glücklich. Wir waren beide so glücklich. Trotzdem ließ mir der Gedanke keine Ruhe, dass jemand über uns Bescheid wusste. Jemand, der so weit ging, einen Spiegel mit Ungeheuerlichkeiten vollzuschmieren. War das der Grund, weshalb Sie fortgehen wollten? Oder warum hatten Sie für den Abend des 30. August gemeinsam die Flucht geplant? Unter anderem. Unter anderem? Ich werde Ihnen jetzt etwas sehr Schlimmes erzählen, aber ich möchte nicht, dass es bekannt wird. Als wir die Woche nach Martha's Vineyard gefahren waren, war Nola ja einfach von zu Hause abgehauen. Und als ich sie das nächste Mal wieder traf, war ihr ganzer Körper mit Striemen übersät. Ihre Mutter hatte sie wieder geschlagen. Ich wollte zu den Callaghans gehen und die Sache klären. Aber Nola hat mich angefleht, nichts zu unternehmen. Sie hatte Angst, dass ihre Eltern sie aus der Stadt schaffen würden. Deshalb beschlossen wir, dass wir fortgehen mussten. Und zwar bald und natürlich heimlich. Als Datum haben wir dann den 30. August festgelegt. Wir wollten in Vermont über die Grenze nach Kanada. Und warum soll ich nicht darüber reden? Weil das erst der Anfang ist, Marcus. Kurz darauf habe ich nämlich etwas Schreckliches über Nolas Mutter herausgefunden. Oh, Die Besuchszeit ist zu Ende. Wir setzen das Gespräch nächstes Mal fort, Marcus. Bis dahin behalten Sie das unbedingt für sich. Am Abend rief mich Sergeant Gehalowood in Goose Cove an. Ich habe Nachforschungen über diesen Luther Caleb angestellt. Und? Er wurde 1940 in Portland im Bundesstaat Maine geboren und ist am 26. September 1975, also 4 Wochen nach Nolas Verschwinden, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Aha, und weiter? So, in Portland hat er kurzzeitig die Kunstakademie besucht. Mhm. Ja, und hier. Zwischen 1970 und 1975 wurde er bei der Polizei von Concord, Montbury und Aurora wegen ungebührlichen Verhaltens gegenüber Frauen aktenkundig. Eine gewisse Jenny Quinn hat ihn angezeigt. Jenny Quinn? Ihr gehört jetzt das Clarks. Da gibt es nicht viel zu erzählen, Sergeant. Luther war eigentlich ein netter Kerl, sehr sanft, trotz seines Aussehens. Er ist häufig ins Clarks gekommen. Ich habe ihm dann einen Kaffee und ein Sandwich ausgegeben. Warum haben Sie ihn dann angezeigt? Travis hat mich damals dazu gedrängt. Er hielt Luther für gefährlich, wollte ihn von mir fernhalten. Gefährlich? Warum? Manchmal ist er aggressiv geworden. Er wollte mich unbedingt. Was wollte er unbedingt? Mich malen. Sie malen? Ja. Er sagte, ich sei eine schöne Frau. Er finde mich wunderschön und alles, was er wolle, sei mich malen zu dürfen. Später im Wagen des Sergeants besprachen wir unsere nächsten Schritte. Luther hat eine Schwester in Portland. Ich habe schon versucht, sie zu erreichen, bisher ohne Erfolg. Aber ich bleibe dran. Warum hat die Polizei sich damals nicht näher mit ihm befasst? Dazu hätte Caleb unter Verdacht stehen müssen. Ich bin den abschließenden Polizeibericht zu Nolas Vermisstenmeldung Punkt für Punkt durchgegangen. Und zwar den Chief Pratt abgefasst hat. Darin werden weder Stern noch Harry erwähnt. Ja, das ist merkwürdig. Tamara Quinn hat doch behauptet, dass sie Chief Pratt nach Nolas Verschwinden von ihren Vermutungen bezüglich Harry unterrichtet habe. Und Nolas Freundin Nancy hatte Pratt von einer Affäre Nolas mit Elijah Stern erzählt. Der Bericht ist von Pratt persönlich unterzeichnet. Er wusste also Bescheid und hat nichts unternommen. Was hat das zu bedeuten? Das sollten wir rausfinden. Am besten statten wir ihm gleich mal einen Besuch ab. Was meinen Sie? Wir fuhren also zu Chief Pratts Haus. Mr. Goldman, wie schön, was führt Sie zu mir? In der Stadt erzählt man sich, dass Sie eigene Untersuchungen durchführen. Oh, und Sie haben sich Verstärkung mitgebracht. Sergeant Gehalowood, Chief. Na, dann kommen Sie mal rein. Chief, um gleich zur Sache zu kommen. Ich habe Ihren Bericht über den Fall Nola Callaghan gelesen und fand ihn nicht überzeugend. So? Zum Beispiel weiß ich, dass die alte Quinn Ihnen erzählt hat, was sie über Harry und Nola wusste. Aber in der Polizeiakte ist es mit keinem Wort erwähnt. Es stimmt, dass die alte Quinn zu mir gekommen ist. Sie hat gesagt, sie wüsste alles und Harry würde wild über Nola fantasieren. Aber sie hatte keinen Beweis. Und ich auch nicht. Was ist mit Elijah Stern? Was wussten Sie über Stern? Stern? Elijah Stern? Was hat er mit der Sache zu tun? Hören Sie mit dem Theater auf, Pratt. Ich weiß, dass Sie Ihre Ermittlung nicht ordnungsgemäß durchgeführt haben. Aber ich... Was haben Sie sich vorzuwerfen? Reden Sie! Reden Sie um Himmels Willen! Ja! Was war mit diesem Mädchen? Es war Anfang August. In diesem verfluchten Jahr 1975. Eines Nachmittags ist die Kleine... Ob Sie es glauben oder nicht... in meinem Büro auf dem Revier aufgekreuzt. Ich habe sie gegrüßt und gefragt, was los ist. Sie hat kein Wort gesagt. Sie hat die Tür zugemacht, den Schlüssel im Schloss umgedreht und ist mit starrem Blick auf meinen Schreibtisch zugekommen. Und dann... Und was dann, Chief Pratt? Ob Sie es glauben oder nicht, Sergeant... ist sie unter den Schreibtisch gekrochen. Und dann? Dann hat sie meine Hose aufgemacht, mein Ding rausgeholt und in den Mund genommen. Was soll das? Es ist die Wahrheit. Sie hat mir eingeblasen und ich habe sie gelassen. Als alles vorbei war, hat sie gesagt, jetzt sind Sie ein Verbrecher. Nein. und das verfolgt. Ich will, dass mir vergeben wird. Verzeih mir, Nola. Verzeih mir. Sergeant Gehelle Wood verfrachtete Pratt umgehend in seinen Wagen und fuhr mit Sirenengeheul zum Hauptquartier der State Police in Concord. Gareth Pratt, ehemaliger Polizeichef von Aurora, besteht sexuelle Handlungen mit Nola Callaghan. Das Schwein hat sich an Nola vergangen. Das ist leider noch nicht alles. Was? Sie machen mir Angst, Marcus. Ich habe doch neulich mit Ihnen über Stern gesprochen. Ja? Na nun, ich war bei ihm zu Hause. Na und? Stern besitzt ein Gemälde, auf dem Nola nackt dargestellt ist. Was? Was soll das heißen, ja, Marcus? Ich glaube, also wenn ich es richtig sehe, Harry, Sie müssen sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass Sie vielleicht nicht der einzige Mann in... Niemals! Niemals! Harry sprang wie von der Tarantel gestochen auf. Sie hat mich geliebt! Haben Sie gehört? Mich! Augenblicklich stürzten sich die Wärter auf ihn, um ihn zu bändigen. Beruhigen Sie sich, Mr. Und führten ihn ab. Warum tun Sie das, Marcus? Kommen Sie mit! Warum ziehen Sie alle in den Dreck? Mann! Verfluchen Sie! Sie, Pratt und Stern! Ich hatte meinen Wagen gerade vor dem Haus in Goose Cove geparkt, als mir der Zettel im Türrahmen auffiel. Neue Post. Letzte Warnung. Goldman. Erste oder letzte Warnung. Was macht den Unterschied? 3. Juli 2008. Am nächsten Morgen weckte mich das Klingeln meines Handys. Mein Verleger Roy Bernaski meldete sich am anderen Ende. Bernaski? Was Sie mir geschickt haben, ist einfach genial. Ja? Ich wusste, dass Sie der richtige Mann sind. Aha, bei diesen ersten Seiten handelt es sich vor allem um Notizen von mir. Aber es sind Fakten darunter, die nicht veröffentlicht werden dürfen. Aber sicher, Goldman, aber sicher, sicher. Die Korrekturfahnen müssen sowieso Sie absegnen. Behalten Sie die Seiten für sich. Ja, Goldman. Ablieferung des fertigen Manuskripts Ende August. Was ist, wenn der Fall bis dahin noch nicht abgeschlossen ist? Was soll ich dann für ein Ende schreiben? Wenn der Fall abgeschlossen ist, wird es ein authentischer Tatsachenbericht. Wenn nicht, lassen wir das Ende offen oder Sie denken sich eines aus. Dann ist es ein Roman. Juristisch gesehen ist das eine saubere Lösung und für den Leser ist es sowieso egal. Nach dem Telefonat besuchte ich wieder Harry Cabot im Staatsgefängnis, in der Hoffnung, dass er sich inzwischen wieder beruhigt hatte. Verschonen Sie mich bitte mit diesem Gerät. Ich will nicht mehr, dass Sie mich aufnehmen. Einverstanden. Aber ich würde trotzdem gern an unsere Unterhaltung über Ihre geplante Flucht am 30. August 1975 anknüpfen. Wenn ich es richtig verstanden habe, war Ihr Buch zu dem Zeitpunkt, als Nola und Sie sich zur Flucht entschlossen haben, so gut wie fertig? Das Buch wurde am 27. August fertig. Das weiß ich genau, weil es der letzte Tag war, an dem ich Nola gesehen habe. Widerstrebend erzählte Harry mir von dem Plan, den er zusammen mit Nola gefasst hatte. Wir hatten vereinbart, dass ich die Stadt 2 oder 3 Tage vor ihr verlassen müsste. Dann, am 30. August, sollte ich ein Zimmer im Seaside Motel an der Route 1 mieten. Zimmer 8, weil ich die Zahl 8 so mag. Und wie willst du dahin kommen? Das Motel liegt mehrere Meilen außerhalb von Aurora. Ich kenne eine Abkürzung über den Strand. Um 19 Uhr werde ich da sein. Dann wollten wir sofort aufbrechen und nach Kanada fahren. Wir werden so glücklich sein, Harry. Ich werde Ihre Frau... Sie werden ein großer Schriftsteller und Professor. Warten Sie auf mich. Bitte, warten Sie auf mich. Wenn es sein muss, werde ich mein ganzes Leben auf dich warten, Nola. Ich hatte gerade nach meinem Besuch das Gefängnis verlassen, als mich Bernaski abermals anrief. Marcus, ich habe eine schreckliche Nachricht. Was ist los? Es wurde etwas gestohlen. Gestohlen? Was? Die Seiten, die Sie mir neulich geschickt haben. Was? Wie kann das sein? Ja, ein Ausdruck davon lag in einer Schublade in meinem Büro und eben konnte ich sie nicht mehr finden. Aha. Ja, und wie kommen Sie so schnell darauf, dass Sie gestohlen wurden? Jetzt klingelt die ganze Zeit das Telefon. Globe, USA Today, New York Times. Der Dieb hat Kopien ihrer Aufzeichnungen an sämtliche Zeitungen des Landes verteilt und die sind gerade dabei, sie in Umlauf zu bringen. Oh. Marcus, morgen wird die ganze Nation erfahren, was in Ihrem Buch steht. 4. Juli 2008. New York Times. Marcus Goldman lüftet im Fall Harry Cabot den Schleier. Dieses Buch erzählt von den minutiösen Ermittlungen Marcus Goldmans. Mhm. Rund um die Ereignisse, die im Sommer 1975 zur Ermordung von Nola Callaghan geführt haben. Concord Herald. Der Fall Harry Cabot, das neue Buch von Marcus Goldman. Goldman eröffnet seinen Roman mit der Entdeckung von Cabots Liebesbeziehung zu der damals 15-jährigen Nola Callaghan. Boston Globe. Das verruchte Leben der Nola Callaghan. Halb Frau, halb Kind. war sie den Fantasien der männlichen Einwohnerschaft Auroras ausgeliefert. Ich hatte die Kontrolle über ein Buch verloren, das es noch gar nicht gab. Sämtliche Tageszeitungen druckten auf der Titelseite Versatzstücke meines Textes. Meine Hypothesen waren zu abscheulichen Behauptungen, meine Mutmaßungen zu erwiesenen Tatsachen, meine Überlegungen zu unverschämten Werturteilen geworden. Ich hatte die Wahl, ob ich mich der Sache stellen oder mich verkriechen wollte. Ich entschied mich für die Konfrontation und machte mich auf den Weg ins Clarks. Soll ich aus deinem Meisterwerk zitieren? Hier, Jenny Quinn, die Kellnerin aus dem Clarks, war vom ersten Tag an in Harry Cabot verliebt. So siehst du mich also? Als Dienstmagd, die sich vor Sehnsucht nach Harry verzehrt? Ach, du weißt, dass das nicht stimmt. Aber es steht da, verdammt nochmal. Es steht in sämtlichen Zeitungen dieses beschissenen Landes. Alle werden es lesen. Meine Freunde, meine Familie, mein Mann. Das mit der Konfrontation war dann doch keine so gute Idee. Vom Auto aus rief ich Roth an, um zu hören, wie sich diese Katastrophe auf Harrys Prozess auswirken könnte. Ihr Buch ist ein Segen. Es wird Harrys Unschuld beweisen, ihre Karriere festigen und meiner einen großen Schub verleihen. Ach, halten Sie die Klappe, Roth. Hören Sie mit diesem weinerlichen Theater auf, Goldman. Ihr Buch wird ein Knüller, das wissen Sie genau. Diese Seiten hätten nie an die Presse gelangen dürfen. Aber Sie haben sie nun mal geschrieben. Machen Sie sich nichts draus. Ich rechne fest damit, dass ich Harry noch heute aus dem Gefängnis frei bekomme und das habe ich ohne Frage Ihnen zu verdanken. Ja, ich gehe davon aus, dass auch der Richter Zeitung liest. Insofern dürfte es mir nicht schwerfallen, ihn davon zu überzeugen, dass Nola eine willige Schlampe war. Tun Sie das nicht, Roth. Ja, warum nicht? Weil sie das nicht war. Außerdem hat Harry sie geliebt. Er hat sie geliebt. Aber Roth hatte schon aufgelegt. Ich fuhr nach Concord, um den aufgebrachten Menschen in Aurora für einen Moment zu entkommen. In einer Kneipe nahm ich eine Kleinigkeit zu mir und sah dort Roth vom Bildschirm eines Fernsehers zu mir heruntergrinsen und mit triumphierender Miene die Stufen des Gerichtsgebäudes heruntersteigen. Der Richter hat gerade beschlossen, auf Grundlage der aktuellen Entwicklungen Harry Cabot gegen eine Kaution von $500,000 freizulassen. Und wenn Sie mich fragen, stehen die Chancen jetzt gut, dass die Anklage vollständig fällt. Auf dem Rückweg von Concord überholte mich kurz vor Goose Cove die Feuerwehr, unmittelbar gefolgt von einem Polizeiauto. Da sah ich auch schon den dichten, beißenden Qualm über den Kiefern aufsteigen und begriff sofort, das Haus brannte. Als ich ankam, verschlangen die Flammen schon die Fassade. Jemand hatte mit roter Farbe auf die Garage geschrieben: Brenne, Goldman, brenne. Am Vormittag des nächsten Tages schwelte das Feuer immer noch, und ich hockte starr vor Entsetzen im Gras und stierte das ausgebrannte Haus an. Ich hatte die ganze Nacht dort gesessen. Dann bahnte sich ein Auto seinen Weg durch die Schaulustigen hinter mir. Ein Raunen ging durch die Menge. Was haben Sie sich bloß dabei gedacht, Marcus? Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll, Harry. Sagen Sie nichts. Schauen Sie, was Sie angerichtet haben. Dafür braucht es keine Worte. Harry, ich... Ihr Wagen hat nichts abgekriegt? Nein. Umso besser, weil Sie sich jetzt hineinsetzen und von hier verschwinden werden. Harry... Nola hat mich geliebt, Marcus. Und ich habe Sie geliebt, wie ich danach nie wieder jemanden geliebt habe. Warum haben Sie diese unsäglichen Dinge geschrieben? Wissen Sie, was Ihr Problem ist? Sie wurden nie geliebt. Nie! Und Sie wollen Liebesromane schreiben, aber von der Liebe haben Sie keine Ahnung. Ich möchte, dass Sie jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Ich habe Nola nie so beschrieben oder mir vorgestellt, wie die Presse es hinstellt. Diese Leute haben meine Worte verdreht, Harry. Wie konnten Sie das nur zulassen? Es wurde Barnesky gestohlen. Gestohlen? Sagen Sie bloß, Sie sind so naiv und glauben alles, was Barnesky Ihnen auftischt. Ich wette, er hat Ihren beschissenen Text eigenhändig kopiert und im ganzen Land verteilt. Was? Marcus, ich wünschte, ich wäre Ihnen nie begegnet. Aber... Gehen Sie jetzt. Sie befinden sich auf meinem Grundstück und sind hier nicht länger willkommen. Ein langes Schweigen machte sich breit. Die Menschen vor der Absperrung starrten uns an. Ich stieg in meinen Wagen und fuhr los. Ich hatte noch keine Ahnung, wohin. Ich wusste nur, dass ich fort aus Aurora musste. Ich war noch keine 10 Meilen weit gekommen, als mein Handy klingelte. Sagen Sie bloß, Sie fahren zurück nach New York, Schriftsteller. Wie kommen Sie darauf? Polizeiinstinkt. So. Quatsch. Ein Kollege hat mir alles brandheiß aus den Ruinen von Goose Cove berichtet, wenn Sie mir den Witz erlauben. Man hat mein Buch geplündert. Sie haben das Buch doch noch gar nicht geschrieben. Sie sind doch ein Kämpfer, Schriftsteller. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Ihretwegen stecke auch ich bis zum Hals in der Scheiße. Der Staatsanwalt steht wie ein Idiot da und ich mit ihm. Schließlich habe ich ihn veranlasst, Harry schleunigst zu verhaften. Aber dann sind Sie hier aufgekreuzt mit Ihren Lackschüchen, die so viel kosten, wie ich in einem ganzen Monat verdiene, und haben uns mal kurz demonstriert, wie das geht. Ermitteln. Sergeant. Ich werde Ihnen jetzt am Telefon bestimmt keine Liebeserklärung machen. Aber fahren Sie nicht zurück. Wir müssen diesen Fall abschließen. Ich weiß nicht, wo ich schlafen soll. Das Haus ist abgebrannt. Sie haben genug Kohle, sich eine Suite in einem Hotel in Concord zu nehmen. Und dann bringen wir die Chose zusammen zu Ende. Mir blieben 6 Wochen, um das Ruder herumzureißen. Die Vormittage widmete ich meinem Buch, nachmittags arbeitete ich mit Gehallowood an dem Fall. Wir fingen mit unseren Ermittlungen wieder ganz von vorn an. Noch einmal lasen wir sämtliche Polizeiberichte und gingen die Zeugenaussagen von damals durch. Was ich nicht verstehe, warum wurde Nola in Goose Cove vergraben? Weil der Täter dabei nicht gestört werden wollte? Ja, ist möglich. Harry hat überall herum erzählt, dass er nach Boston wollte. Demnach wusste der Mörder, dass ihn in Goose Cove niemand stören wird. Genau. Und sollte die Leiche je gefunden werden, wen wird man beschuldigen? Harry Cabot. Bingo-Schriftsteller. Und was sollen wir Ihrer Meinung nach jetzt als nächstes tun, Sergeant? Da wäre immer noch Luther Calebs Schwester, die wir noch nicht befragt haben. Ich glaube, es ist an der Zeit, ihr einen Besuch abzustatten. Sie ist die einzige Fährte, die wir noch nicht weiterverfolgt haben. Dienstag, 8. Juli 2008. Luthers Schwester Cilla Calebe Mitchell bewohnte ein schmuckes Haus in Portland, Maine. Cilla empfing uns in der Küche. Mrs. Mitchell, wir haben bei Elijah Stern ein Gemälde gefunden, das Nola Callaghan mehr oder weniger nackt zeigt. Wir gehen zurzeit davon aus, dass es ihr Bruder gemalt hat. Ja, das kann durchaus sein. Er malte viel. Er war sehr begabt und hätte als Maler Karriere machen können. Haben Sie ihn in Verdacht, das Mädchen getötet zu haben? Sagen wir, er steht auf der Liste der Verdächtigen. Ich glaube, ich muss etwas weiter ausholen, Sergeant. Cilla schlug ein Fotoalbum auf. Luther war 9 Jahre älter als ich. Sie zeigte uns Fotos aus dem Jahre 1963, als die Familie im Yosemite-Nationalpark Ferien gemacht hatte. Mit 18 war Luther ein schlanker, gut aussehender junger Mann. Und so sah er ein Jahr später aus. Mein Gott. Oh je. Sie zeigte uns eine Aufnahme von Luthers furchtbar entstelltem Gesicht. Vor dem Überfall waren wir eine glückliche Familie. Was für ein Überfall. Wir haben keine Ahnung. Luther war ein ganz besonderer junger Mann. Er war ein begabter Maler. Nach der Highschool war er von der Kunstakademie in Portland aufgenommen worden. Alle sagten, dass er großes Talent hatte. Verlobt war er auch. Sie hieß Eleanor Smith. Er kannte sie von der Highschool. Glauben Sie mir, er war ein glücklicher junger Mann. Bis zu jenem Abend im September 1964. Was ist da passiert? Haben Sie schon mal von der Field Goals Bande gehört, Sergeant? Field Goals Bande? Nein, noch nie. So hat die Polizei eine Gruppe von Rowdies genannt, die damals die Gegend unsicher machte. September 1964, 22 Uhr. Luther hatte den Abend bei Eleanor verbracht und war zu Fuß auf dem Heimweg. Sie waren zu viert. Wo bist du denn, du kleiner Hinterwäldler? Lass mich in Ruhe. Ja, vielleicht will er ja zurück in seinen Stall. Gentlemen, die Jagd auf Hinterwäldler ist eröffnet. $100 für den, der ihn fängt. Kavi! Hey! Was soll das denn? Nochmal! Ich Lust auf eine Partie Football. Ich schlage ein paar Field Goals vor. Sie haben ihm nacheinander ins Gesicht getreten, mit voller Wucht. Als würden sie einen Ball aufs Tor schießen. 2 Monate lang lag er danach im Krankenhaus. Als er entlassen wurde, war sein Gesicht für immer entstellt. Und das Sprechen fiel ihm schwer. Und seine Angreifer? Die wurden nie gefasst. Wie ist es Ihrem Bruder weitergegangen? Luther hat sich 2 Jahre lang verkrochen. Bis eines Tages jemand an der Tür klingelte, als er gerade allein zu Hause war. Hallo. Tut mir leid, wenn ich einfach so störe, aber mein Wagen ist hier vor Ihrer Tür liegen geblieben. Sie kennen sich nicht zufällig mit Autos aus? Ich habe nur einen Platten, aber ich komme mit dem Wagenheber nicht klar. Luther war auch ein geschickter Handwerker. Ein Glück, dass ich dir begegnet bin. Ich heiße Elijah Stern. Danke, du hast was bei mir gut. Hast du vielleicht Lust auf einen Job? Ich suche jemanden, der sich um meine Autos kümmert und als Fahrer für mich arbeitet. Du gefällst mir. Wenn ich das Angebot reizt, stelle ich dich ein. Eine Woche später zog Luther auf den riesigen Besitz des Sterns im Concord. Er hatte plötzlich bezahlte Arbeit und fing vor allem wieder mit dem Malen an. Stern und er verstanden sich sehr gut. Luther war zwar sein Fahrer, aber auch seine rechte Hand. Ja, fast sowas wie ein Freund, würde ich sagen. Luther war 9 Jahre lang in seinen Diensten. Bis zu seinem Tod. Besitzen Sie Zeichnungen oder Gemälde, die Ihr Bruder angefertigt hat? Ja, selbstverständlich. Silla führte uns in den Keller, wo einer der Vorratsräume mit Regalen vollgestellt war. Zahllose große Gemälde ragten aus ihnen hervor, während sich in anderen Fächern Zeichnungen und Skizzen stapelten. Wer sind die Frauen auf diesen Bildern? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind sie Luthers Fantasie entsprungen. Ihr Bruder schien ja geradezu besessen davon, blonde Frauen zu malen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ist das die Handschrift Ihres Bruders? Lassen Sie mich mal sehen. Ja. In dem Heft stehen Anweisungen für den Rosenschnitt. Ich weiß nicht, wie es hier hingeraten ist. Darf ich es mitnehmen? Ja, natürlich. Aber ich fürchte, es ist für Ihre Ermittlungen nicht sonderlich interessant. Ich brauche eine Probe von der Handschrift Ihres Bruders, um sie untersuchen zu lassen. Das hier ist Jenny. Jenny Quinn, 1974. Interessant. Warten Sie mal. Hier. Dann zog Hellawood ein großes Porträt hervor und uns beiden stockte der Atem. Das ist Eleanor, seine Verlobte. Diese Bilder stammen aus der Zeit vor dem Überfall. Er liebte es, Eleanor zu malen. Er sagte, er könnte sie sein ganzes Leben lang malen. Eleanor war eine hübsche blonde Frau. Aber nicht dieser Umstand hatte uns den Atem verschlagen, vielmehr, dass das Mädchen auf dem Bild Nola Kellaghan zum Verwechseln ähnlich sah. Die Wahrheit über den Fall Harry Cabot. Hörspiel in 3 Teilen nach dem Roman von Joël Dicker. Übersetzung aus dem Französischen Carina von Enzenberg. 2. Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Marcus Goldman, Hans Löw. Harry Cabot, Gerd Warmeling. Sergeant Gehellewood, Christian Riedel. Nola Kellaghan, Laura Mehr. Jenny Quinn, Marie Löcker. Tamara Quinn, Hedi Kriegeskotte. In weiteren Rollen Hille Darjes, Marlene Diekhoff, Klaus Dittmann, Stefan Kaminski, Peter Kirchberger, Livia Kollmeier, Matthias Lea, Peter Rühring, Beate Rüsop, Steffen Siegmund, Wolf-Dietrich Sprenger, André Czimanski, Viktoria Trautmannsdorf, Maria Magdalena Warczynska, Thilo Werner und Gustav-Peter Wöhler. Technische Realisation Corinna Gartmann, Peter Kretschmann und Sebastian Ohm. Regieassistenz Eva Solloch. Komposition und Musik Peter Harsch. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2015. Dramaturgie und Redaktion Christiane Ohaus.